ist perfekt. Die Lippen blutrot, das Kleid von Armani, der Wein aus Bordeaux und der rote Teppich liegt für sie bereit. Doch dann klappt sie es zu, das Modejournal, und ihre Welt ist wieder grau und banal. Doch schon in 3 Stunden taucht sie ab in die Nacht und wird frei. Und heute ist sie Mrs. Right. Heute küsst sie das Leben, denn sie hat genau das, was keine hier hat, ist der Mittelpunkt der Nacht. Und heute ist sie Mrs. Right, the Queen of the Night. Sie macht, was ihr gefällt, heute gehört ihr die Welt ganz allein. Jetzt ist ihre Zeit, heute geht sie raus. Sie will was erleben, probiert sich aus. Und sie wünscht sich nur, die Nacht ging nie vorbei. Wie auf dem Catwalk, wie ein Superstar, schlendert sie lässig hinüber zur Bar. Die neidischen Blicke, sie liebt dieses Spiel und wird frei. Und heute ist sie Mrs. Right. Heute küsst sie das Leben, denn sie hat genau das, was keine hier hat, ist der Mittelpunkt der Nacht. Und heute ist sie Mrs. Right, the Queen of the Night. Sie macht, was ihr gefällt, heute gehört ihr die Welt ganz allein. Solange du diesen Ring trägst, Was passiert? Schon längst weg. Tag, als wir zwei uns trafen, dachte ich, die Frau muss es sein. Das ist sie, die gesuchte Herzdame. Ein Full House, voll ins Glück hinein. Ich schwebte wie auf Wolke 7, doch es war ein kurzes Glück. Eine Nacht im Rausch, dann gingst du zu ihm zurück. Unsere Liebe war ein Pokerspiel, ein Duell mit gezinkten Spielkarten. Ich riskierte viel zu viel, aber du hast geblufft. Du liebtest einen anderen, ich hab's nicht gecheckt. Setzte voll auf Herz, doch der Jackpot war schon längst weg. Scheint uns ins Gesicht. Der Blick aufs Meer fängt unsere Sehnsucht. Komm, wir legen noch, warum auch nicht? Kaum ausgesprochen ist geschehen. Wir beide sind jetzt ganz allein. Der Horizont ist unser Ziel. Viel schöner könnte das alles nicht sein. Schau, suchen Männer eine hübsche Frau. Doch den meisten fehlt der Mut, ohne Alkohol im Blut. Drum geht's zuerst in die Bar. Nur hier macht man schnell mal eine klar. Gibt sich ein in die Kehle rein, denn nur so kann man locker sein. Mach mal lecker ein und fertig. Popos, tritten sie im Doppel auf, dann ist Männer Schlussverkauf. Die eine hübsch, die andere nicht. Man sucht aus, wen die Freundin dann anspricht. Ein Opfer ist schon erblickt, da ist er, ja! Und er wird dann auch schnell gefickt. Mach mal lecker einen fertig. Mit dem man gehen kann. Und wenn man es eilig hat, fängt man zu rennen an. Doch wenn es immer noch total zu langsam ist, was dann? Dann gibt es doch das Fahrrad und na klar die Straßenbahn. Doch was ist, wenn die Straßenbahn immer noch zu langsam ist? Du kannst ja schlecht dein Auto klauen, denn da kommt der Polizist. Flügel hast du keine, denn du bist ja kein Insekt. Doch da gibt es etwas, das verborgen in dir steckt. Mach den Propeller, Ella, Ella, immer schneller, Ella, Ella, streck die Arme aus und flieg. Mach den Propeller, Ella, Ella, Richtung Horizont. Und wenn du Lust hast, fliegst du halt ein paar Mal um den Mond. Dann parkst du in Alaska oder tief in Afrika. Wenn man fliegen kann, ist man im Handumdrehen da. Mach den Propeller, Ella, Ella, immer schneller, Ella, Ella, streck die Arme aus und flieg. Mach den Propeller, Ella, Ella, immer schneller, Ella, Ella, wirst schon sehen, was dann passiert. Jetzt auf und auf, jetzt auf und auf mit 100.000 Sachen. Da hebst du ab, da hebst du ab, da kannst du gar nichts machen. Bei 100.000 Sachen. Yeah.

der Trieb. Komm mit, wir gehen zu dir oder zu mir. Es gibt Leute, die sind schlimmerer als wir. Ich sehe echt nicht aus wie Gammelfleisch. Und ich finde auch, dass deine Optik reicht. Ich bin okay. nicht auch ins rote Meer. Her ho, her ho. Er steht auf Abenteuer sehr. Und er sticht, und er sticht. Ein echter Pirat kämpft bis zum letzten Mann. Darum rette sich, wer kann. Nur ein echter Pirat sticht auch ins rote Meer. Und er sticht, und er sticht. Früher hat man Metzger gelernt oder Archivar. Heute wär man Model oder Superstar. Jo, ein Superstar, da muss man wenigstens schlecht singen. Aber so als Model, da brauchst du überhaupt nichts bringen. Da drehst du an am Laufsteg bei einer riesen Show. Und machst es, wo soll jeder dem froh? Schau sowieso, und das ist 10 Meter gay. Ja, mei, ist das schön. Das mei ist dort aus, das Funk ist die dann aus. Ja, ja, ja, 10 Meter gay. Ja, mei, ist das schön. Das mei ist dort aus. Applaus, Applaus, Applaus. Normale Menschen fragen sich, ja, kennen die nicht mehr? Einfach bloß gut ausgehen, ja, ist es denn so schwer? Denkst du, doch wie ein Model, mich rührt mal an die Kuh. Zwischen Geiseltierchen und einem Möwe gehört schon was dazu. Und immer wieder Sonderbrüche mit von der Partie. Das sind Split 14 Meter, ja, die haut's ja da noch hin. Ja, Split zum 10 Meter gehen, ja, mei, ist es schön. Das Mike ist dort aus, das Funk ist wieder los. Ja, ja, ja, 10 Meter gehen. Ja, mei, ist es schön, ist mei, ist dort aus. Applaus, Applaus, Applaus. Warum brauchst eine Jury für eine Sache, die kommt ja jeder. Ganz einfach, Models sind schon blöd, doch Jury ist noch blöder. Drum sitzen da die Heidi unter Payment oder ein Bruce. Bevor er noch der Show bleibt, wie der Trupp in Anstalt muss. Da füllt man 20 Abendshows mit 20 dummen Schnauen, die einfach uns verrecken, nix und ständig's Orden wollen. Bloß 10 Meter gehen, ja mei, ist das schön. Das Mike ist dort aus, das Funk ist die dann aus. Ja, ja, ja, 10 Meter gehen, ja mei, ist das schön. Das Mike ist dort aus. Applaus, Applaus, Applaus. Wenn's berühmt ist beim Knacker oder im Tütü, vorn auf der Vanille-Feier oder der Fokus. Und schon ist mancher Playboy vom Topmodel entzückt. Bei Orde, die flott gerade aus Genko sicher nicht schlecht ausschaut. Am Schluss der Lanz mit Flavio oder anderen Predatore auf seiner Jagd und mach's mit ihm und Viagra Amore. Das kann dann 10 Stunden gehen. Ja, mei, ist es schön. Erst nein und dann raus. Und dann schickt er die nach Haus. Das kann dann 10 Stunden gehen. Ja, mei, ist es schön. Und ich schwanger dann noch raus. Ist mit Modeln endlich aus. 10 Meter gehen. Ja, mei, ist es schön. Das mei, ist doch aus. Das Funk ist die dann aus. Ja, ja, ja, 10 Meter gehen. Ja, mei, ist es schön. Joanna, geboren um Liebe zu geben, verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen. Wie ein Stich ins Herz traf mich dein Blick. Gab's kein Zurück. Und dein Wunsch flog mir entgegen, doch er machte mich verlegen. Nein. Straight. Gott hatte einen Traum. Nicht leicht manches Mal und komm mich nach.